Erster Gott dachte an Noah und die Tiere im Schiff. Gott schickte Wind. Das Wasser ging zurück. Zweiter, die großen Wasserquellen schlossen sich. Der Regen vom Himmel hörte auf. Dritter, das Wasser auf der Erde wurde weniger. Nach 150 Tagen war das Wasser sehr viel weniger. Vierter, im siebten Monat, am 17. Tag, landete das Schiff auf einem Berg. Es war ein Berg im Araratgebirge. Fünfter, das Wasser wurde immer weniger bis zum 10. Monat. Am ersten Tag des 10. Monats sah man die Berge. Sechster, nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster am Schiff. Siebter, er schickte einen Raben. Der Rabe flog weg und kam zurück. Das Wasser auf der Erde trocknete. Achter, danach schickte er eine Taube. Er wollte wissen, ob das Wasser von der Erde weg war. Neunter, die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen. Sie kam zurück zu Noah ins Schiff. Es war noch Wasser auf der ganzen Erde. Noah holte sie ins Schiff. Zehnter, danach wartete er noch 7 Tage. Dann schickte er die Taube wieder aus dem Schiff. Elfter, am Abend kam die Taube zurück. Sie hatte ein frisches Blatt im Schnabel. Noah verstand, das Wasser war von der Erde weg. Zwölfter, danach wartete er noch 7 Tage. Er schickte die Taube wieder los. Aber diesmal kam sie nicht zurück. 13. im Jahr 601, am ersten Tag des ersten Monats, war das Wasser auf der Erde weg. Noah nahm das Dach vom Schiff ab. Er sah, der Boden war trocken. 14. im zweiten Monat, am 27. Tag, war die ganze Erde trocken. 15. dann sprach Gott zu Noah, 16. geh aus dem Schiff. Du, deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne. 17. alle Tiere sollen auch rausgehen. Vögel, Tiere und alles, was auf der Erde kriecht. Sie sollen sich auf der Erde bewegen und viele werden. 18. Noah ging raus. Seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm. 19. alle Tiere gingen aus dem Schiff. Die Tiere mit 4 Beinen, die kleinen Tiere und die Vögel. Alle Arten gingen raus. 20. Noah baute einen Altar für Gott. Er nahm gute Tiere und gute Vögel. Er opferte sie auf dem Altar. 21. Gott roch den guten Geruch. Er sagte, ich werde die Erde nicht mehr bestrafen wegen der Menschen. Die Menschen denken oft Böses. Ich werde nicht mehr alle Lebewesen töten, wie ich es getan habe. 22. Solange die Erde ist, wird es immer geben, Pflanzen und Ernten, Kälte und Wärme, Sommer und Winter, Tag und Nacht.